Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willy Brandt ist neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundestag in Bonn wählte ihn heute mit 2 Stimmen mehr als der erforderlichen absoluten Mehrheit. Zum ersten Mal in ihrer 20-jährigen Geschichte wird damit die Bundesrepublik künftig von einer Koalition aus Sozialdemokraten und Freien Demokraten regiert. Und zum ersten Mal ist die CDU-CSU in der Opposition. Wenige Stunden nach seiner Wahl wurde Brandt um 16 Uhr vor dem Parlament von Bundestagspräsident von Hassel als Bundeskanzler vereidigt. Herr Bundeskanzler, ich überreiche Ihnen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und bitte Sie, den Eid zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ich stelle fest, dass Herr Willy Brandt den im Grundgesetz vorgeschriebenen Eid vor dem Bundestag geleistet hat. Herr Bundeskanzler, die guten Wünsche des ganzen Hauses begleiten Sie in Ihr schweres Amt. Mit Willy Brandt steht zum ersten Mal seit dem Rücktritt von Reichskanzler Hermann Müller vor mehr als 39 Jahren wieder ein sozialdemokratischer Politiker an der Spitze einer deutschen Regierung. In der Nachkriegsgeschichte ist Brandt 4. Kanzler der Bundesrepublik nach den CDU-Politikern Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Mit 55 Jahren ist Willy Brandt jünger als seine 3 Vorgänger bei der Amtsübernahme. Der neue Bundeskanzler stammt aus Lübeck, wo er am 18. Dezember 1913 geboren wurde. Seit seinem 17. Lebensjahr gehört Brandt der SPD an. Als ihm 1933 unter Hitler die Verhaftung durch die Gestapo drohte, floh er über Dänemark nach Norwegen und von dort nach der Besetzung durch deutsche Truppen nach Schweden. Nach dem Kriege ging Brandt 1948 als Vertreter des SPD-Vorstandes nach Berlin. Von 1957 an war er 9 Jahre lang regierender Bürgermeister von Berlin. Den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei übernahm Brandt 1964. Zweimal, bei den Bundestagswahlen 1961 und 1965, bewarb er sich als Kandidat der SPD vergeblich um das Kanzleramt. Als vor 3 Jahren nach dem Sturz der Regierung Erhard die Große Koalition gebildet wurde, zog Brandt als Vizekanzler und Außenminister in das Bundeskabinett ein. Nach der heutigen Wahl stellte sich der neue Bundeskanzler zusammen mit seiner Frau Ruth Brandt den Fotografen. Im Parlament hatte Frau Brandt von der Diplomatentribüne aus gemeinsam mit Frau Ahlers links und Frau Wischnewski die Abstimmung verfolgt. Diese begann um 10 Uhr, als Bundestagspräsident von Hassel die Abgeordneten zur Wahl aufrief. Dann eröffne ich hiermit die Wahl und bitte, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Dr. Abelein, Dr. Achenbach, Adams. Fast eine Stunde dauerte es, bis alle Abgeordneten zur Wahlurne gegangen waren. Die Reihen der Sozialdemokraten und Freien Demokraten waren vollzählig. Die Abgeordneten waren gebeten worden, schon die Nacht in Bonn zu verbringen, damit sie auf jeden Fall heute Morgen pünktlich zur Stelle sein konnten. Bei den christlichen Demokraten fehlte ein Abgeordneter, der frühere Bundesinnenminister Paul Lücke, der erst gestern nach einer Operation das Krankenhaus verlassen hat. Bei keiner der bisherigen Kanzlerwahlen war das Parlament so vollzählig besetzt wie heute.